Kairo, 11. Februar. Hörspiel von Sunala Ibrahim und Samir Nasr. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المواطنون، أتحدث إليكم في ظرف دقيق. They say Mubarak, wake up. This is your last day. Mit einem massiven Polizeiaufgebot will Mubarak den Protest unterdrücken. Es sind die schwersten Unruhen in Ägypten seit Jahrzehnten. This is happening right now. Die Zentrale der Regierungspartei in Kairo brennt. You can see flames. Alle Welt kennt nun ein arabisches Wort. Tahrir, Befreiung. الإخوة المواطنون، أتحدث إليكم في أوقات صعبة. Apokalyptische Reiterhorden versuchen Demonstranten vom Tahrirplatz zu jagen. Das Regime schlägt zurück mit immer neuen Varianten. Gegen die Kairoer Generation Facebook. Seit gestern wurden etwa 100 Menschen getötet. Vergangenheit gegen Zukunft. Erschreckende Szenen aus einem Land am Rande des Bürgerkriegs. Über 1 Million Menschen sind in Kairo auf der Straße. In der Nacht um 11:15 tritt Präsident Mubarak vor die Öffentlichkeit. Heute hätte ein Festtag der Demokratiebewegung werden können. Der Satz, ich trete zurück, fällt nicht. Mubarak bleibt im Amt. Aber jetzt könnte er als der Tag in die Geschichte eingehen, in der Kairo zum Pulverfass wurde. Alles scheint möglich. Nie hätte ich mir vorstellen können, dass so etwas passiert. Ich dachte, es sei Übermut und jugendlicher Aktionismus, der schnell verpuffen wird, ohne etwas zu bewegen. Aber dann wurde daraus eine Revolution, die die ganze Welt in Atem hielt. Und obwohl das Regime exzessive Gewalt anwendete und der Präsident sich stur stellte, wurde der Widerstand immer größer. Die Menschen waren entschlossen, die Plätze und Straßen erst zu verlassen, wenn der Diktator gestürzt ist. Es war der Morgen des 11. Februar 2011, der 18. Tag des ägyptischen Volksaufstandes. Morgen, Papa. Morgen, Nadja. Was ist los? Deine Stimme gefällt mir nicht. Ich bin total frustriert. Alles, was wir gemacht haben. Die vielen Toten und Verletzten. Und Mubarak ist immer noch da. So bist du immer. Viel zu ungeduldig. Es ist ein langer Weg zur Freiheit. Wenn man dich jetzt hört, kann man nicht glauben, was du am 24. Januar gesagt hast. Das sind doch bloß ein paar Hitzköpfe. Ein Schlag von der Sicherheitspolizei und dann rennen sie wie die Hasen. Man kann eine Revolution doch nicht auf Facebook ankündigen. Ja, ich weiß. Ich hätte nie gedacht, dass Millionen auf die Straße gehen. Aber so sind die Ägypter. Immer für eine Überraschung gut, wenn man sie schon abgeschrieben hat. Gehst du heute zum Tahrirplatz? Ich weiß noch nicht. Und du? Ich muss bei dem Kleinen bleiben. Ich versuche, eine Lösung zu finden. Soll sein Vater doch auf ihn aufpassen. Was glaubst du, was heute passiert? Ich weiß nicht. So wie Mubarak gestern klang, hat er nichts begriffen und will einfach weitermachen. Ich habe Angst um dich. Bitte geh heute nicht. Aber das ist ein entscheidender Tag. Wenn er nicht geht, stürmen wir heute Abend seinen Palast. Das gibt ihnen den Anlass, ein Massaker zu verüben. Oder es gibt einen Militärputsch. Dann werden sie uns alle von zu Hause abholen und gleich ins Gefängnis stecken. Ich mache mir Sorgen um dich. Deine Gesundheit hält sowas nicht normal aus. Auf jeden Fall habe ich meine Sachen und den neuen Roman schon mal im altbekannten Versteck gesichert. Wenn du gehst, vergiss deine Tabletten nicht. Ich muss jetzt Schluss machen, der Junge weint. Okay, mach's gut. Was wird dieser Tag bringen? Wird es wirklich ein Massaker geben? Ich muss hin. Aber ich kann nicht mehr rennen wie früher. Wenn was passiert und ich eine Panikattacke bekomme. Aber wie kann ich nicht dabei sein? Taxi! Zum Tahrirplatz? Jetzt? Nein, danke. Da wird geschossen und Leute sterben. Dann fahren Sie zur nächsten U-Bahn-Station. Vielleicht komme ich von dort weiter. In Ordnung. Wollen Sie nicht den Taxameter anmachen? Ist kaputt. Können Sie das Radio ein bisschen leiser machen? Stört Sie Gottes Wort? Nein, ist nur zu laut. Wie finden Sie das, was da gerade passiert? Die haben uns das Geschäft kaputt gemacht. Gott strafe sie. Wer? Die Nichtsnutze, die das Chaos angezettelt haben. Ah, sind die schuld oder die Bande, die das Land regiert? Mubarak ist Präsident, weil Gott es so wollte. Es ist Sünde, sich gegen ihn zu stellen. Ach, das ist Sünde. Obwohl er das Land ausplündert und seine Zukunft zerstört. Das geht uns nichts an. Gott wird ihn richten. Wie viel? Zahl, wie viel du willst. Was soll das denn? Nur 3 Pfund? Mit Taxameter wären es nicht mehr als 2 Pfund. Ist mir egal. Heute ist kein normaler Tag. Der Bahnsteig war total überfüllt. Ich wartete und ich sah mir die Leute an. Die Menschen wirkten, als hätte man sie durchgeprügelt. Erniedrigte, beleidigte, wie Dostojewski, Gottes Friede sei mit ihm, einmal sagte. Die Frauen waren verschleiert und hockten beieinander wie die Hühner. In ihren Bewegungen war keine Spur von Stolz oder Anmut. So traurig und deprimierend sahen sie aus. Ich dachte an meine Jugend. 1955 war ich 18 Jahre alt. Die Juli-Revolution war 3 Jahre her. Die Frauen hatten den Gesichtsschleier abgelegt und die Männer den Tabusch, die ursprünglich türkische Kopfbedeckung. Ich war Mitglied in der geheimen kommunistischen Partei. Eine meiner Genossinnen war Latifa, ein großes, dunkelhäutiges Mädchen. Natürlich war sie unverschleiert. Neben ihrer Schönheit faszinierte mich auch ihre Stärke und Selbstständigkeit. Sie war für mich der Inbegriff der neuen ägyptischen Frau. Oft verteilten wir zusammen Flugblätter. Gemeinsam träumten wir davon, die Gesellschaft zu verändern. Sie war meine erste Liebe. Eines Abends waren wir in einem Straßencafé in der Stadtmitte. Es war der erste Donnerstag des Monats. An diesem Tag fand immer das Konzert von Umm Kulthum statt, das stets im Rundfunk übertragen wurde und aus allen Radios in Ägypten zu hören war. Wunderbar. Umm Kulthum. Wie kannst du dir das anhören? Umm Kulthum hat jahrelang Lieder gesungen, die dem König huldigen. Aber das haben doch alle Sänger gemacht. Schau dich doch mal um, wie glücklich die Leute sind. Das ist so langweilig. Stundenlang wiederholst du dieselbe Stelle. Das ist die Kunst der Großgrundbesitzer, die zu viel Zeit haben. Das ist genau ihr Geschmack. Und die anderen haben sich bloß daran gewöhnt. Du bist schön, wenn du dich aufregst. Wirklich? Es gibt etwas, was ich dir schon lange sagen möchte. Du faszinierst mich, seit ich dich das erste Mal gesehen habe. Warum ich? Weil du eine Kämpferin bist und ein besonderes politisches Bewusstsein hast und... Es gibt viele wie mich. Aber ich habe mich in dich verliebt. Sonala, ich schätze dich als Genossen. Wir sind Gefährten im Kampf. Da gibt es keinen Platz für solche Sachen zwischen uns. Lass uns lieber über die Demonstration nächste Woche sprechen. Ich habe mit den Familien der politischen Gefangenen gesprochen. Sie kommen alle. Hast du die Flugblätter? Ich werde sie morgen drucken lassen. Wir hatten doch ausgemacht, dass sie heute fertig sind. Als ich das Papier kaufen wollte, da kam ein seltsamer Mann in den Laden. Ich hatte das Gefühl, dass er vom Geheimdienst ist. Da habe ich nur eine kleine Menge mitgenommen. Dann kaufe ich morgen den Rest. Lass uns zusammen gehen. Dann ist es sicherer, wenn ich alleine gehe. Jeden Tag diese Verspätung. Wie lange noch? Mubarak hat doch gesagt, dass er nicht mehr kandidiert. Da können die Leute doch nach Hause gehen. Und wie können wir sicher sein, dass er sein Versprechen hält? Ja. Bist du sicher? Dann treffen wir uns woanders zum Freitagsgebet. Warte an der Haltestelle Mubarak auf mich. Die heißt jetzt Haltestelle der Märtyrer. Bald heißt hier gar nichts mehr Mubarak. Die U-Bahn hält nicht am Tag hier. Ach, das fehlt gerade noch, dass wir hier im Tunnel stecken bleiben. Was ist denn mit Ihnen? Sie sind ja total nass geschwitzt. Das ist nur eine Panikattacke, die ich manchmal bekomme. Und was machen wir jetzt? Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe meine Tabletten dabei. Wohin? Zum Tahrirplatz. Ach, lieber nicht. Bleiben Sie. Ich kann Sie in die Nähe bringen. In Ordnung. Läuft das im Radio? Nein, das ist eine Kassette. Nasser kommt doch nicht im Radio. Und warum hören Sie das jetzt? Weil wir jetzt einen Mann wie Nasser brauchen. Am 26. Juli 1956, als Nasser diese legendäre Rede hielt und den Suezkanal verstaatlichte, wurde ich aus einer einmonatigen Haft entlassen. Es war meine erste Haft, aber nicht die letzte. 3 Jahre später wurde ich mit einigen Genossen vor ein Militärgericht gestellt. Die Anklage lautete: verbotene umstürzlerische Aktivitäten. Der Hauptangeklagte in unserem Prozess war Shuhti Ateya, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei. Er war 50 Jahre alt, groß gewachsen und hatte ein breites Kreuz. Als sie uns jeweils zu zweit eine Handschelle anlegten, wollte er die Fessel mit mir teilen. Ich hatte schmale Handgelenke und so hatte er mehr Platz. Der Prozess fand in Alexandria statt und danach wurden wir noch in der Nacht in das Abu Sabal-Gefängnis nach Kairo transportiert. Woran denkst du? An meine Tochter. Sie ist schon 6 Monate alt. Und ich habe sie noch keine Nacht in den Armen gehalten. Du kommst bestimmt bald zu ihr zurück. Vielleicht gibt es eine Amnestie. Das glaube ich nicht. Ich verstehe das immer noch nicht. Warum haben die uns verurteilt? Was wird im Gefängnis passieren? Hast du keine Angst? Hast du Der alte Mann und das Meer von Hemingway gelesen? Nein. Das musst du unbedingt lesen. Du willst doch Schriftsteller werden. Ich will über das schreiben, was wir gerade erleben. Jedes Mal, wenn Hemingway mit einem Roman fertig war, hat er 1/3 davon gestrichen. Denk immer daran, wenn du etwas geschrieben hast. Wir erreichten das Gefängnis im Morgengrauen und sie holten uns aus dem Wagen. Die Wärter umringten uns auf Pferden und schlugen mit Peitschen und Knüppeln auf uns ein. Wir wurden so hingesetzt, dass wir in Richtung der Offiziere auf der Tribüne sehen konnten und durften die Köpfe nicht senken. Der Hof wurde mit einem Revolutionslied beschallt. Es lebe die aufstrebende Generation. Eine Generation, die von einem edlen Volk abstammt. Eine Generation, die einen unsterblichen Kampf führt. Ein Mann, ein Prinzip. Es lebe die aufstrebende Generation. Und dann begann die Vorstellung. Sie packten Shuhti Ateya. Los, ausziehen! Alles, du Schwuchtel! Wie heißt du? Sag, ich bin ein Weib. Sag, lang lebe Präsident Nasser! Ich bin gern bereit, Präsident Nasser ein langes Leben zu wünschen. Aber unter Zwang werde ich das nicht tun. Sie schlugen ihn und zogen ihn vollständig aus. Der Gefängnisfriseur nahm ihn in Empfang und fuhr mit einer stumpfen Klinge grob über seinen Kopf und seine Schamhaare. Dann schleiften sie ihn über den Sand, bis wir ihn nicht mehr sehen konnten. Kurz darauf fand ich mich nackt vor einem menschlichen Tier, das mir seine Faust mitten ins Gesicht schlug. Als der Kerl mit mir fertig war, stieß er mich mit seinen Füßen in eine Zelle und warf mir eine Hose und ein Oberteil hinterher. Jeder Teil meines Körpers tat mir weh und ich wälzte mich auf dem Fußboden. Meine Kameraden lagen um mich herum, viele waren ohnmächtig. So blieben wir bis zum Abend. Dann bemerkten wir, dass Shuhti Ateya fehlte. Über das Flüstern, das sich über die Fenster verbreitete, erfuhren wir, dass wir ihn nie mehr wiedersehen würden. Shuhti Ateya war tot. Am nächsten Morgen tauchte ein alter Wärter auf und brachte mich in ein Büro. Und dort wartete der Offizier auf mich, der die Folterparty angeführt hatte. Er war sehr hager und extrem nervös. Ich musste mich vollständig ausziehen und mich mit dem Gesicht zur Wand stellen. Aus dem Augenwinkel sah ich seinen Zeigefinger in einem Spiegel. Darauf saß eine seltsame Kappe, die voller Blut war. Er lief einige Male um mich herum. Der Staatsanwalt ist eben im Gefängnis angekommen. Du wirst aussagen, dass Shufti Atea während des Transports von Alexandria gestorben ist. Neben dir und ohne Fremdeinwirkung. Was mit dir passiert, wenn du dich weigerst, kannst du dir vorstellen. Dann ging er hinaus, während ich immer noch mit dem Gesicht zur Wand stand. Ich fing an zu keuchen und hatte das Gefühl, mich gleich übergeben zu müssen. Mein Körper war mit kaltem Schweiß überzogen. Das war meine erste Panikattacke. Die Angst hatte mich vollständig gelähmt. Heute, ein halbes Jahrhundert später, kann ich mir eingestehen, dass ich getan hätte, was von mir verlangt wurde. Aber ich hatte Glück, dass es dazu nicht kam. Nasser persönlich hatte an jenem Tag ein Folterverbot erlassen und ein unabhängiges Komitee von Offizieren geschickt, um die Vorfälle zu untersuchen. Für Shufti Atea kam es zu spät. Genug, Nasser, für den Moment. Machen Sie doch mal das Radio an. Lassen Sie uns Nachrichten hören. Wozu denn Nachrichten? Die lügen doch die ganze Zeit. Kein Wunder, wenn der Rundfunk dem Staat gehört und das Fernsehen. Aber die Leute kriegen trotzdem alles mit. Was glauben Sie, was wird heute passieren? Wird es ein Massaker geben? Wo soll er das machen? Hier oder in Alexandria oder in Aswan? Ganz Ägypten ist auf der Straße, fast 20 Millionen Menschen. Ja, da haben Sie recht. Das Wichtigste ist, dass jetzt alle zusammenstehen. Wissen Sie, wie letzte Woche, als die Kopten ihren Gottesdienst gleichzeitig mit dem Freitagsgebet abgehalten haben. Ja, ich war auch dort. So, von hier ist es nicht mehr weit. Das werden Sie schaffen. Taxi! Taxi! Wenn es meine Richtung ist, kann ich Sie mitnehmen. Auf dem Motorrad? Ja, klar. Wo wollen Sie hin? Zum Tahrirplatz. Dann kommen Sie, steigen Sie auf. Was ist, haben Sie Angst? Ich bin noch nie Motorrad gefahren. Okay, halten Sie sich gut fest. Irgendwo habe ich Sie schon mal gesehen. Kann sein. Sie sind Schauspieler. Oder Journalist. Schriftsteller. Da vorne versperren die Panzer die Zufahrt zum Platz. Sagen Sie, ist die Armee jetzt eigentlich auf der Seite von Mubarak oder der Revolution? Das wird sich zeigen. Gut. Ich lasse jetzt hier runter. Danke. Auf dem Platz waren fast eine halbe Million Menschen. Es war sehr eng und ich zögerte mich, in die Menge zu stürzen. Aber dann fasste ich mir ein Herz. Ist Auf den Seiten des Platzes waren verschiedene Tribünen, auf denen Reden gehalten oder neue revolutionäre Lieder gesungen wurden. Aus den Lautsprechern liefen die klassischen patriotischen Lieder von Umm Kulthum, Abdelhalim Hafiz und Sheikh Imam. Ich ging vor die Tribüne der sozialistischen Jugend. Dort traf ich zwei von Nadias Freunden, Dina und Nagi. Wie sieht's aus? Die Islamisten haben heute zum ersten Mal eine eigene Tribüne, die von ihren Milizen bewacht wird, damit niemand anders hinkommt. Ach was. Aber was wollen sie? Einen Gottesstaat? Noch schlimmer. Sie wollen das Kalifat zurückhaben. Ich erinnere mich noch, wie sie den korrupten König unterstützt haben und ihn fromm nannten. Und nach der Revolution 1952 verlangten sie von Nasser, dass die Frauen zu Hause bleiben und sich verschleiern. Und als er das ablehnte, haben sie zweimal versucht, ihn zu ermorden. Als unsere Revolution am 25. Januar losging, da sagte der Führer der Moslembrüder, dass Revolution nicht zu ihrem Vokabular gehört. Erst als sie merkten, dass es eine Volksbewegung wird, haben sie sich angeschlossen. Sie waren und bleiben Opportunisten. Was macht ihr heute? Wir bleiben hier auf dem Platz, bis er geht. Die Amerikaner werden ihn niemals fallen lassen. Und auch Israel nicht. Aber die Amerikaner fordern jetzt auch seinen Rücktritt. Dann haben sie schon jemanden gefunden, der ihn ersetzt. In ihrem Sinne. Ich bleibe ab jetzt hier. Auch nachts. Und deine Eltern? Ist mir egal. Du bist großartig. Wenn hier keine Leute wären, würde ich dich jetzt küssen. Wenn Mubarak weg ist, darfst du. Also, heute Nacht? Oder morgen? Ich bereute, dass ich mein Diktiergerät nicht mitgenommen hatte, um all die Gespräche und Situationen dieses Tages aufzunehmen. Aber ich konnte es ja so machen wie bei meinem ersten Roman, Jener Geruch. 1964, nach meiner Entlassung aus dem Gefängnis, hatte ich jeden Abend, wie im Rausch, alle Eindrücke des Tages aufgeschrieben. Ich beschloss, einen Roman daraus zu machen. 3 Monate später war er fertig. Die Kriminalpolizei erfuhr von dem Buch und beschlagnahmte es noch in der Druckerei. Doch es gelang mir, 100 Exemplare zu retten, die ich an Zeitungen, Kritiker und Intellektuelle verteilte. Es erschienen ein paar Kritiken in den Zeitungen, während der Großteil der Auflage in der Asservatenkammer des Innenministeriums lag. Ich schrieb eine Beschwerde und wurde ein paar Tage später am frühen Abend in die Zensurbehörde vorgeladen. Man ließ mich fast eine Stunde warten. Dann wurde ich hereingelassen. Es erwartete mich ein dicker Mann, der ungefähr 50 Jahre alt war. Er war elegant gekleidet, frisch rasiert und sah aus, als wäre er gerade von einem erfrischenden Mittagsschlaf erwacht. Vor ihm lag mein Roman und ein Ordner. Ich setzte mich auf einen niedrigen Stuhl, der seitlich vor dem Schreibtisch stand, und versuchte, in seinem Gesicht zu lesen, wie er mir gesonnen war. Gleichzeitig pochte mein Herz heftig. Ich hatte die Hoffnung, ihn davon zu überzeugen, den Roman freizugeben. Waren Sie nicht im Gefängnis? Ja, das stimmt. Wie lange? 5 Jahre. Und Sie haben nichts daraus gelernt? Was gelernt? Ich kenne euch Kommunisten. Ihr diskutiert gerne rum. Haben Sie nicht 7 Jahre bekommen? Und Ihre Genossen sogar noch mehr? Präsident Nasser hat uns begnadigt. Präsident Nasser ist ein gütiger Mann. Ihr hättet lebenslänglich verdient. Was für einen Unsinn haben Sie denn da geschrieben? Alles gegen den Staat. Das ist ein Roman, Fiktion. Ach ja? Und die Folter, von der Sie erzählen? Wo war die? Und die Soldaten, die verletzt aus dem Krieg im Jemen zurückkommen? Die Straßen vom Abwasser überflutet. Sagt man sowas über sein Land? Was soll denn das Ausland denken, wenn man dort sowas über uns liest? Das sind Dinge, die alle wissen und sehen. Lügen, alles Lügen. Mit solchem Dreck schreibt man keine Romane. Denken Sie an Taha Hussein und Taufik El-Hakim. Haben die sowas geschrieben? Es gibt unterschiedliche Arten zu schreiben und ich habe mich für den Realismus entschieden. Ja, etwa so? Ich stellte mir vor, das Mädchen vom Vortage liege vor mir im Bett mit ihrem üppigen Körper und ihrem duftenden Haar. Ich küsste jeden Teil von ihr, streichelte ihre Oberschenkel und Brüste mit meinen Wangen. Meine Hand fuhr zwischen meine Beine und ich berührte mich. Schließlich stöhnte ich auf und warf mich auf den Sessel. Etwas später stand ich vorsichtig auf, um nicht in die Spuren meiner Lust zu treten, die ich unter dem Sessel auf den Fliesen hinterlassen hatte. Schreibt man sowas? Ekelhaft ist das. Ein Schriftsteller hat das Recht, über alles zu schreiben. Wo bleiben die großen Errungenschaften? Die Verstaatlichung des Suezkanals? Der Bau des Assuan-Staudammes? Und der wirtschaftliche Aufschwung? Davon kommt in Ihrem Roman nichts vor. Das ist nicht alles. Es gibt noch andere Dinge. Ja, wie die Hure, mit der Sie es nicht machen konnten, ja? Warum eigentlich? Sind Sie impotent? Ich sagte es Ihnen schon. Das ist ein Roman und keine Beichte. Nur weil es in der Ich-Form geschrieben ist, heißt es nicht, dass es wahr ist und dass die Hauptfigur identisch mit dem Autor ist. Ich gebe Ihnen einen Rat. Lesen Sie unsere großen Schriftsteller und lernen Sie von ihnen. Die Beschlagnahmung des Romans bleibt bestehen. Und ich warne Sie davor, diesen Weg weiterzugehen. Schmeiß nichts auf den Boden. Da hinten sind Mülltüten. Tut mir leid. This was once a busy intersection. Now it's packed with people determined to stay for what this square is called, Tahrir, liberation. No, I will not go. I will not go home. Why? Until I get my rights. Herr Ibrahim, ich bin vom Sender CNC. Würden Sie mir ein paar Fragen beantworten? Nur zu. Wie schätzen Sie ein, was gerade geschieht? Die Szene, die Sie hier sehen, die hat niemand erwartet. Wir haben endlich die Mauer der Angst durchbrochen. Hier sind Leute aus allen Schichten, unterschiedliche Religionen, politische Einstellungen, alle vereint das Ziel, den Diktator zu stürzen. All das, wie Sie sehen, vollkommen friedlich. Niemand hat eine Waffe bei sich, nicht mal einen Stock. Und es sind sehr viele Frauen hier. Und niemand belästigt. Es erstaunt, dass diese Revolution keine Führung hat. Die Führung, die wird sich mit der Zeit herausbilden. Ja, aber was geschieht, wenn Mubarak zurücktritt? Dann werden wir endlich eine Demokratie. Und der nächste Präsident wird freigewählt. Kann das ohne Gewalt passieren? Möglich. In der Regel verläuft der Machtübergang nicht ohne Gewalt. Aber in manchen Fällen ging es auch friedlich. Bei der ägyptischen Revolution 1952 floss kein Tropfen Blut. Herr Ibrahim, viele vergleichen den arabischen Frühling mit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Was dort geschah, habe ich sehr intensiv verfolgt. Ich habe selbst einmal 3 Jahre in Ost-Berlin gelebt. 1969, 2 Jahre nach der militärischen Niederlage gegen Israel, fühlte ich mich in Kairo immer mehr eingeengt. Die Gefahr einer neuen Verhaftung für mich und meine Freunde wurde konkreter, denn die Kommunisten waren der Sündenbock für die Niederlage. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass es an der Zeit sei, die Welt zu sehen. وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. Ich fand eine Arbeit in der arabischen Abteilung der Nachrichtenagentur ADN in Ost-Berlin. Dort hatte ich große Probleme mit der Verständigung, denn ich sprach kein Wort Deutsch. Und es gab kaum jemanden, der Englisch sprach. Aber ich hatte Glück und lernte Katrin kennen. Eine Frau in meinem Alter, die gut Englisch sprach. Sie hatte strahlend blaue Augen, die von tiefschwarzem Haar umrahmt waren. Mein erstes Weihnachten in Deutschland stand bevor und wir hatten beschlossen, zusammen zu feiern. Am Heiligabend ging ich zu ihr. Sie wohnte in einer Zwei-Raum-Wohnung in einem alten Mietshaus mit Hinterhof in der Nähe der Mauer. Oh, du hast Tomaten und Pfirsiche bekommen. Sogar Trauben. Und ich stand dafür 2 Stunden in der Schlange. Kein Wunder, wenn deine Regierung sowas nur an Weihnachten ermöglicht. Jetzt fang nicht damit an. Lass uns heute nicht über Politik sprechen. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ist das Bach? Sehr gut. Langsam kennst du dich richtig gut aus. Du hast mir das beigebracht. Der Kaffee ist sehr gut. Das ist Westkaffee. Ein Weihnachtsgeschenk. Vor der Mauer bin ich mit Parteigenossen immer in den Westen gefahren, um die Leute dort von unseren Idealen zu überzeugen. Aber die Westler haben uns meistens davon gejagt. Mich haben in Kairo Passanten festgesetzt, weil ich Flugblätter verteilte. Und mich dann der Polizei übergeben. Irgendwie sind unsere Ideale und Träume zusammengefallen wie ein Windbeutel. Weißt du, was das ist? Ein Windbeutel? Ein aufgeblasenes Stück Teig, das voller Sahne ist. Es gab Zeiten, da habe ich an Selbstmord gedacht. Das haben wir alle mal. Ich strich ihre Haare aus dem Gesicht und küsste sie vorsichtig. Meine Hände packten sie fester. Ich war sehr erregt und um die Sache hinauszuzögern, dachte ich an den Zensor, der meinen Roman beschlagnahmt hatte. Am nächsten Morgen weckte sie mich. Sie war schon angezogen und extrem gut gelaunt. Zu gut für mich. Das Wetter ist so schön heute. Lass uns gleich rausgehen, ja? Das nennst du schönes Wetter? Es ist eiskalt draußen. Kann nicht aus dem Haus ohne Mütze, Schal und Handschuhe. Dann komm frühstücken. Jetzt steh schon auf. Später. Ich will noch im Bett bleiben und lesen. Wie langweilig. Nur deine Musik, das ist langweilig. Ach, und Umu Kulsumu ist nicht langweilig. Du bist keine Ägypterin, sonst würdest du sie fühlen. Was ist los mit dir? Warum bist du so schlecht gelaunt? Ich will schreiben. Und warum schreibst du nicht? Ich kann nicht. Und was soll ich schreiben? Und für wen? Für die Deutschen, die ich nicht kenne? Oder für die Ägypter, die so weit weg sind? Also du bist gar nicht glücklich. Das ist ein Land ohne Licht und Wärme. Aufstehen um 6:30, Frühstück machen, zur Arbeit rennen. Nach dem Abendessen muss man schon wieder ins Bett, weil man am Morgen früh raus muss. Warum passiert mir das immer wieder? Immer wieder. Ich verliebe mich in jemand und öffne mich. Und dann wird mir klar, dass er wieder gehen wird. Es tut mir leid, dass ich dir Weihnachten verdorben habe. Ich versuchte es weiter, in Ost-Berlin und in anderen Ländern. Alles probierte ich aus. Aber ich war wie gelähmt. Nach 4 Jahren kehrte ich zurück nach Ägypten, um endlich wieder schreiben zu können. Was ist da los? Leute mit Knüppeln sind auf dem Platz. Das sind die Schläge des Regimes. Macht Platz. Es gibt Verletzte. Wo bringen die jetzt hin? Unsere Ärzte schauen erst mal. Wenn es ernst ist, werden sie in die Ambulanz in der Kirche gebracht. Aus dem Weg! Hey, warum schubst du mich? Da kommt ein Umzug unserer Moslem-Schwestern. Ja und? Wollen doch nicht von Männern gesehen werden. Und möchten auch keine sehen. Warum drängen die sich hier rein? So, Nalan, komm doch bitte auf die Tribüne und sage ein paar Worte. Na, bitte nicht. Den Leuten wird es gut tun, dich zu sehen und zu hören. Ich rede nicht gern öffentlich. Was? Vor allem nicht gut. Und wie gut du redest. Hast du schon vergessen, was du alles gesagt hast vor 8 Jahren, als Mubarak noch auf der Höhe der Macht war? Du bist der Einzige, der sich sowas getraut hat. Papa? Was hast du? Wer war das? Das war der Assistent des Kultusministers. Er hat mir etwas gesagt, was erst in 3 Tagen publik wird. Sie wollen mir den arabischen Romanpreis geben. Dotiert mit 100.000 Pfund. Das ist großartig. Gratuliere. Gar nicht großartig ist das. Ein Riesenproblem ist das. Wieso? Jahrelang bin ich in der Opposition und dann nehme ich von der Mubarak-Regierung einen Preis an? Das ist schon dabei. Alle nehmen Preise an. Aber wie fühle ich mich dabei? Das ist eine veritable Bestechung. Wie kann ich mich mit Ihnen anlegen, wenn ich einmal Ihr Geld genommen habe? Du kannst es ja spenden. Dem palästinensischen Widerstand zum Beispiel. Dann habe ich Ihre Autorität aber trotzdem anerkannt. Und was machst du jetzt? Ich werde ablehnen. Dann geben Sie den Preis jemand anders und niemand erfährt was. Ich werde eine Pressekonferenz geben. Dann werden Sie sagen, für dich war nie ein Preis vorgesehen. Falls Sie diese Pressekonferenz überhaupt stattfinden lassen. Und ich stehe da wie jemand, der den Preis unbedingt wollte und sauer ist, dass er nicht bekommen hat. Am Morgen des unvermeidbaren Tages bündelte ich meine wichtigsten Unterlagen und den Roman, an dem ich gerade arbeitete, und tat alles in das Versteck, das außer mir nur meine Tochter kennt. Ich nahm die Gefängnistasche, die stets gepackt ist. Darin waren ein Handtuch, eine Seife, Zahnpasta, Medikamente, ein Schlafanzug und bequeme Schuhe. Und zog mich an. Nur Hemd und Hose, kein Anzug. Dann ging ich mit meiner Tochter und ihrem Mann zur Oper, wo der Festakt stattfinden sollte. Der große Saal war überfüllt mit Intellektuellen, Medienleuten und ausländischen Gästen. Die meisten trugen Abendgarderobe, denn schließlich sollte danach noch eine große Feier stattfinden. Hinten im Saal standen viele junge Leute, für die es keine Sitzplätze mehr gab. Mehrere lokale und ausländische Fernsehsender filmten im Saal. Die Zeremonie begann und der Kultusminister ging auf die Bühne. Er war bekannt für seine Nähe zu Frau Mubarak und seit über 20 Jahren im Amt. Neben ihm standen die Mitglieder der Jury, allesamt bedeutende Schriftstellerkollegen aus der gesamten arabischen Welt. Der Jurypräsident trat an das Mikrofon und nach einer spannungsreichen Einleitung gab er bekannt, dass ich den Preis gewonnen hätte. Ich ging auf die Bühne, gab dem Minister die Hand und nahm den Scheck entgegen. Außerdem eine kleine Statue in Form eines Papyrusblattes. Dann ging ich zum Mikrofon. Bitte glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass ich diese Ehrung nicht erwartet habe. Denn ich habe sie nicht angestrebt. Es ist das Schicksal des arabischen Schriftstellers, das er nicht ignorieren kann, was um ihn herum geschieht und nicht übersehen kann, in was für einem Zustand seine Länder sind. Ich habe keinen Zweifel, dass jeder Ägypter das Ausmaß der Katastrophe kennt, die unser Land bedroht. Sie geht weit über die israelische Bedrohung an der Ostgrenze und die amerikanische Einflussnahme und die Unfähigkeit unserer Außenpolitik hinaus. Sie betrifft jeden Bereich unseres Lebens. Wir haben kein Theater mehr. Keine Filmindustrie. Keine Forschung. Keine Bildung. Es gibt nur noch Jahrmärkte und eine Maschine namens Fernsehen, aus der unentwegt Lügen kommen. Es gibt keine Industrie, keine Landwirtschaft, keine Gesundheit und keine Gerechtigkeit mehr. Überall Korruption und Ausbeutung. Und wer sich auflehnt, wird beleidigt, geschlagen und gefoltert. Die herrschende Schicht hat uns die Seele geraubt. Die Realität ist schockierend. Ein Schriftsteller kann davor die Augen nicht verschließen oder schweigen. Alles, was ich tun kann, ist der Jury zu danken, die mich geehrt hat, indem sie mir diesen Preis zuerkannte. Aber ich erkläre hiermit, dass ich den Preis nicht annehmen werde. Weil er von einer Regierung kommt, die in meinen Augen nicht die Glaubwürdigkeit hat, ihn zu verleihen. Ich hatte Ablehnung erwartet. Oder als Wahnsinniger beschimpft zu werden. Aber diese Reaktion hätte ich mir niemals vorstellen können. Auf der Bühne herrschte betretenes Schweigen und der Minister versank immer tiefer in seinem Anzug. Die geladenen Gäste in den ersten Reihen wirkten ratlos, aber in den hinteren Reihen klatschten und schrien die Leute. Viele hatten Tränen in den Augen. Ich verließ den Saal, flankiert von jungen Schriftstellern, die mich umringten. Einige küssten mir die Hand. Erstaunlicherweise konnte ich unbehelligt nach Hause gehen. Ab Mitternacht riefen die Freunde an, um sicherzugehen, dass ich nicht verhaftet worden war. Und ich erinnerte mich an damals. Ich dachte daran, als ich nach Schuchti Ateyas Ermordung dem Druck beinahe nachgegeben hätte. Ich hatte diese Situation niemals vergessen. Wie ein Dämon hatte sie mich immer verfolgt. Ich fühlte eine große Zufriedenheit und innere Ruhe. Ich schlief in jener Nacht so friedlich wie schon lange nicht mehr. بسم الله الرحمن الرحيم أيها المواطنون في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد Das Fernsehen Mubaraks Vize verkündet etwas محمد حسني مبارك تخلي عن منصب رئيس الجمهورية Ich habe es nicht verstanden Was hat gesagt? Mubarak ist zurückgetreten und hat dem Militär die Macht übergeben. Was ist los? Freust du dich nicht? Doch, schon. Das sieht man aber nicht. Ich denke darüber nach, was jetzt kommt. Die Sache mit dem Militär gefällt mir. Mach dir keine Sorgen. Es wird alles gut. Die Leute haben keine Angst mehr. Niemand kann sich mehr gegen das Volk stellen. Ich bin müde. Gehe zu Hause. Die Straßen waren durch die Feiern vollständig verstopft. Überall tanzten und sangen die Leute. Ich trat den Heimweg zu Fuß an. Papa! Hast du gehört? Ja, klar. Wo bist du jetzt? Direkt vor dem Palast. Wie geht's dir? Gut. Deine Stimme ist ganz schwach und weit weg. Lass uns später sprechen. Ich dachte über die Zukunft nach. Sie erschien mir ungewiss und beunruhigend. Auf der einen Seite das Militär und auf der anderen Seite die Islamisten. Die aber, die die Revolution gemacht und das System gestürzt hatten, waren ohne Führung und ohne konkretes Programm. Wohin würde der Weg gehen? Als ich nach mehreren Stunden endlich in meine Straße einbog, kam sie mir ungewöhnlich dunkel vor. Kairo, 11. Februar. Hörspiel von Sonala Ibrahim und Samir Nasr. Sonala, Matthias Habich. Der junge Sonala, Mehdi Moinzadeh. Nadja, Ilknur Beuras. Dina, Felicitas Madel. Nagi, Florian Steffens. Sowie in der Reihenfolge ihres Auftretens Martin Seifert, Elmira Bachami, Bernd Moss, Ingo Hülsmann, Wilfried Hochholdinger, Rainer Strecker, Andreas Döhler, Gerd Warmeling, Antje von der Ahr, Katja Uffelmann, Udo Schenk. Ton: Peter Awar und Susanne Bronder. Regieassistenz: Fabian Kühlein. Regie: Samir Nasr. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2013. Dramaturgie und Redaktion: Regina Arem.